Also, oh, wer ist das? Was ist denn los? Hi. Hallo. Wer bist du? Wer ist denn da? Kleiner Iraner. Kleiner Iraner? Ja. Was gibt's denn? Was? Wir müssen sprechen. Kann du mich nicht verarschen? Wir müssen sprechen. Was? Wir müssen sprechen. Kann ich mich verarschen? Wie verarschen? Wir müssen sprechen. Willst du meinen Bruder sprechen? Ja. Den Humps? Ja. Den Humps? Ja. Okay, kleinen Moment, ja? Ja. Yo, moin, was geht, Digga? Wer bist denn du? Hä? Wer bist denn du? Ich bin ein Iraner. Ein Iraner? Ja. Ja, und was gibt's? Nichts, ich wollte fragen, was du machst. Was ich mach? Ja. Ja, ich mach gar nichts. Was machst du denn da gerade? Hört sich irgendwie ein bisschen komisch an. Nee, mach mir am Penis. Was? Ich mach mir am Penis. Was machst du am Penis? Spielen? Ja. Wie alt bist du denn? 13. 13? Und spielst du schon am Lulle rum? Ja. Alter, mit 13 waren bei. Weißt du, was bei mir mit 13 war? Da fand ich Mädels noch dumm. Nicht so wie jetzt. Ne? Ja. Wo ich 13 war, da warst du. Bist du noch mit der Klingel um Tammer gerannt, ne? Nee, da bin ich mit deinen Tuschen um den Block gezogen. Mit 13? Ja. Um den Block gezogen? Ja. Aber um 10 musstest du zu Hause sein, ne? Nee, ich bin um 9 Uhr muss ich. Nicht zu Hause sein. Nein, und wie alt bist du? Du bist 13, ja? Ja. Heißt du Freezer? Hä? Warum lachst du so? Ja, warum? Wie heißt du denn? Wie? Ja, wie du heißt? Iraner bin ich. Ja, wie du heißt, Digga, aus welchem Land du kommst? Aus welcher Stadt? Ja. Komm aus. Soll ich dir wirklich sagen? Was? Soll ich dir wirklich sagen? Ja, sag mal. Ey, aber dann machst du mir was. Ich mach dir gar nichts, Mann. Wohnst du, in was für einer Stadt wohnst du? Da, wo nur euer Haus steht, oder was? Was? Wohnst du in einer Stadt, wo nur euer Haus steht? Ja. Ja? Ja. Und ganz alleine, gar keine Kinder zum Spielen, nur meine Schwester und meine Schwester und meine Schwester und meine Schwester. Und das sind geilen Tuschen, mit denen ich um den Block ziehe. Ja. Ein Haus ist, da ist ganz klein der Block. Ist ganz klein? Ja. Achso, und dann zieht ihr immer da rum wieder, oder was? Ja. Wie viele Runden macht ihr denn so da am Tag? Ja, mal am Popo lang. Aber wenn Mama sieht, dann gibt immer auf die Finger. Nochmal, wenn du was machst? Wenn ich an den Popo lang, dann gibt immer auf die Finger. Wenn du einen von deinen Tussis an den Popo langst? Von meinen Schwestern, nicht mehr. Wie von deinen Schwestern? Von meiner Schwester und Popo lang. Gibst du mal von der Mama auf die Finger. Stehst du auf deine Schwesters Popo oder was? Ja. Ich dachte, du bist ein Moslem. Na und, aber trotzdem muss ich meine Sexualität ausleben. Ach so. Aus welcher Stadt kommst du denn? Aus, soll ich dir wirklich sagen? Ja, sag mal. Aber wenn ich dir sage, dann kommst du vorbei und dann weißt du, wo ich wohne, weil da nur ein Haus ist und dann weißt du ganz genau, wo ich wohne. Nein. Dann kannst du mir was machen. Nein. Wieso? Hä? Das mache ich nicht. Sag mal, wo du wohnst. Nein. Hä? Nein. Nein? Nein. Und hast du ein Foto von deiner Schwester? Wie bitte? Bist du im Internet? Ja. Wo denn? Auch im IRC? Ja. Und hast du ein Foto von deiner Schwester? Nein. Nein? Und du liebst sie aber, oder was? Ah, was? Die ist so geil zum Anfassen. Ach, nur zum Anfassen? Bist du ein kleiner Grabscher, oder was? Popo. Aber ich hab immer Angst vor Mama. Wieso? Wenn Mama da immer auf die Finger schlägt. Ja, mit was schlägt sie denn auf die Finger? Was? Mit was schlägt sie denn auf die Finger? Mit Papas Penis. Ja, auf deine Hände? Ja. Hä? Ja. Ja? Ja. Echt? Ja, ich schwör. Und das magst du nicht? Nein, das ist immer so glitschig und so ekelhaft. Und da hat auch so Haare vorne auf dem Pipiloch. Auf dem Pipiloch Haare? Ja. Und das habe ich auch noch nie gesehen, Digga. Wieso? Aber das ist doch ist nicht normal. Ich hab auch schon Haare. Was? Ich hab auch schon Haare. Ey, reden wir hier gerade live? Was? Wir reden doch gerade live, oder? Wie? Ja, du hörst dich doch mich jetzt live, ne? Wollt ihr fragen, welcher, ob das live ist? Ich höre dich doch gar nicht leise. Nein, ist gut. Sag mal, und noch eine Frage, ne? Haben Sie schon Nerven? Was? Hast du Nerven? Ja. Was? Ja. Hast du? Ja. Ja? Woher hast du das denn? Du. Ja, wollte nur sagen, dass die Sarah eine Nutte ist. Die Sarah ist eine Nutte. So redet man doch nicht. Doch, meine Schwester hat mir gerade beigebracht, andere Mädchen nennt man immer Nutte. Nein, macht man nicht. Hä? Nein, das macht man nicht. Aber nennst du auch deine Mama eine Nutte? Nee, aber deine nenne ich manchmal so. Okay, hau rein jetzt, ne? Nein, wie nun denn? Doch, hau rein jetzt, ja? Was? Ich muss jetzt hier was erzählen. Mir? Nee, allen. Dann bleib ich dran. Nein. Doch. Mm-mm. Ich bleib. Geht jetzt nicht. Ei, du Hurensohn. Was? Hurensohn. Was? Ich höre nichts, die Verbindung ist voll schlecht. Was? Hallo, was ist denn mit deinem Telefon los? Nein, ich mach... Hallo, ich höre nur Rauschen. Was? Hallo, ich höre nur Rauschen. Mach mal dein Telefonkabel ordentlich. Hallo? Hallo? Hallo? Sag mal was. Hallo? Der ist wohl weg. Hallo? Scheiße, na gut. Hallo. Dann legen wir einfach mal auf. Hallo? Okay, wenn du mich noch hörst, na, dann mach's gut und so. Ich leg jetzt auf, hau rein. Oh. Tschüss.